Ja, willkommen, meine Damen und Herren, liebe Gäste. Ich freue mich, dass Sie den Weg nach Marburg gefunden haben und begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Konferenz Traditionalität und Aktualität zur Aufgabe kritischer Theorien. Das sind Oliver Römer und mein Name ist Christian Spiegelberg. Wir repräsentieren heute die AG Kritische Theorie, die diese Konferenz organisiert hat. Denn diesen Montag wäre der Marburger Soziologe Heinz Maus 100 Jahre alt geworden. Maus ist sicherlich nur wenigen Personen ein Begriff. Er hat keinen eigenständigen Beitrag zur Weiterentwicklung des theoretischen Gebäudes geleistet. Noch hat Heinz Maus große eigenständige Publikationen hinterlassen. Kaum jemand denkt an Heinz Maus, wenn von kritischer Theorie oder gar der Frankfurter Schule die Rede ist. Warum haben wir also die Mühen auf uns genommen und eine solche Tagung organisiert? Am Anfang war die Idee. Und diese Idee liegt mittlerweile knapp 3 Jahre zurück. Damals habe ich hier in Marburg Soziologie studiert. Und wie für viele andere sollte Marburg für mich eine Durchgangsstation sein. Wer hier mit dem Studium beginnt, sieht sich erst einmal mit einer Reihe von Mythen konfrontiert. Geschichten wie die über den schiefen Turm der Marburger Marienkirche. Wenn Sie nachher in diese Richtung gucken, können Sie die auch sehen. Aber auch Geschichten am Fachbereich. Da spukte der Name Wolfgang Abendroth durch den Raum. Der Ruf von der Roten Universität soll hier geprägt worden sein. Und immer wieder flackern Anekdoten aus den wilden 68er Jahren auf. Namen wie der Sozialistische Deutsche Studentenbund, der MSB Spartakus oder die geheimnisumwobenen K-Gruppen fielen. Sich den Kontext hinter diesen Geschichten zu erschließen, dafür sind die durchschnittlichen 5 Studienjahre ein recht kurzer Zeitraum. Aber alles war noch irgendwie präsent und hatte den Fachbereich und damit auch das Institut für Soziologie geprägt. Die Lehrveranstaltung für Erstsemester, Einführung in die Soziologie in Marburg, versprach Antworten, enttäuschte aber. Lediglich Professoren, die über ihre Lieblingsthemen sprachen. Und das Institut befand sich damals in einem Umbruch. Die alte Garde trat ab und neue Kollegen traten auf den Plan. Und damit drohten auch ein guter Teil dieser alten Geschichten, so ein bisschen in Vergessenheit zu geraten. Was hatte also das Fach zu diesem gemacht, was es damals war? Welche Menschen haben die Weichen gestellt und was hat diese selbst geprägt? Diese Frage interessierte mich damals und so entstand eine Vortragsreihe vor knapp 3 Jahren über die ersten Marburger Soziologen. Das waren Max Graf zu Solms, Werner Hofmann und eben schlussendlich auch Heinz Maus. Solms war 1893 geboren, promovierte bei Tönnies und übernahm 1932 die Arbeit am Soziologischen Seminar in Marburg. Die Einrichtung des ersten soziologischen Lehrstuhls sollte noch eine ganze Weile auf sich warten lassen und erfolgte erst 1960. Diese Stelle ging dann an Heinz Maus. Einen zweiten Mitstreiter erhielt Maus 1966 mit Werner Hofmann und zusammen vertrat sie die beiden klassischen Stränge der Soziologie, Maus die Sozialphilosophie und Hofmann die Nationalökonomie. Hofmann, Jahrgang 1922, Heinz Maus und Wolfgang Abendroth bildeten dann hier in Marburg das Marburger Dreigestirn, wie es später genannt wurde, das politisch intervenierte und maßgeblich dazu beitrug, dass Marburg um 1968 zu einem der universitären Zentren der aufkeimenden Studentenbewegung wurde. Doch zurück zur Vorlesungsreihe. Bei seinem Vortrag machte der damalige Maus-Referent Gerd Vandemötter auf den bevorstehenden 100. Geburtstag von Heinz Maus aufmerksam. Da war sie, die Idee. Und für die möchte ich mich an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich bei Herrn Gerd Vandemötter bedanken. Der Herr Gerd Vandemötter war auch, dessen Verdienst ist es auch, dass in den Jahren nach dem Tod von Heinz Maus dafür Sorge getragen wurde, dass Maus nicht in Vergessenheit geriet. Stand ich also vor der Frage, wie eine solche Konferenz organisieren. Und da habe ich mich erstmal auf die Suche gemacht nach Mitstreitern. Ich habe eine E-Mail gefunden, die erste E-Mail, die zu diesem Thema durch den Äther geisterte. Und die verzeichnete, die datiert auf den 23. Februar 2009, also vor knapp 2 Jahren. Und zuerst waren wir ein kleines Grüppchen, das seinen Namen noch gar nicht verdiente. Und erste professorale Starthilfe erhielten wir dann von Dieter Borres, bei dem ich mich auch nochmal an dieser Stelle bedanken möchte. Der erste Mitstreiter, David Nax, knüpfte erfolgreich Kontakte und hielt diese über die gesamten 2 Jahre am Laufen Und dafür möchte ich David auch nochmal danken. Wir trafen uns dann in unregelmäßigen Abständen und nach bildete sich ein fester Personenkreis heraus, der sich mit Maus beschäftigte. Und da war die AG-kritische Theorie geboren. Der Fokus der Tagung verschob sich dann allmählich weg von der Person Heinz Maus hin zu diesem zu der Frage der kritischen Theorie und deren Aktualität. Ja, wir haben dann Anträge eingereicht, Texte verfasst, Referenten angefragt. Und um diese Aktivitäten herum entstanden auch noch ein paar weitere Angebote. Jetzt zum Beispiel im Wintersemester 2010/2011 gab es eine Ringvorlesung, die sich auch schon mal mit der Frage zur Aktualität und Traditionalität kritischer Theorie beschäftigt hat. Zudem haben wir vom Schwiegersohn von Heinz Maus, Dr. Arndt Friedrich, irgendwo hier hinten habe ich ihn auch auf der Seite gesehen, von ihm haben wir die Erlaubnis erhalten, auch mal im Nachlass von Heinz Maus zu stöbern. Und mit einer Forschungsgruppe haben wir dann dort auch ein paar Fundstücke gehoben. Und einige davon finden Sie auch in der Ausstellung über Heinz Maus, die ja auf der Rückseite, wenn Sie die Treppe runterkommen, einmal auf der Rückseite, da befindet sich die Ausstellung über Heinz Maus. Dafür möchte ich mich auch nochmal bei Herrn Friedrich bedanken, der uns auch während der ganzen Vorbereitung immer mit Rat und Tat zur Seite stand. Ja, und ich möchte schließen mit der Hoffnung, dass diese Konferenz einen neuen Auftakt und nicht den Endpunkt der Beschäftigung mit Heinz Maus bildet. Da gibt es sicherlich noch einiges zu entdecken. Jetzt übergebe ich an den Oliver. Ja, guten Tag. Mein Name ist Oliver Römer und auch ich möchte Sie recht herzlich im Namen der Arbeitsgruppe Kritische Theorie hier zu unserer Konferenz begrüßen und ebenso einige Anmerkungen eben zu der Idee dieser Veranstaltung machen an dieser Stelle. Wie der Untertitel Konferenz anlässlich des 100. Geburtstages von Heinz Maus schon verrät, handelt es sich bei dieser Veranstaltung um keine reine Gedenktagung. Vielmehr spannt das Themenfeld Aktualität und Traditionalität kritischer Theorie einen weiten Bogen zwischen mindestens zwei großen Themenspektren. Zum einen das Thema Geschichte der Soziologie, das uns, wie Christian jetzt schon gesagt hat, zu Heinz Maus geführt hat. Zum anderen aber auch die Frage nach Perspektiven der Aktualisierung kritischer Gesellschaftstheorie. Wir haben uns natürlich auch gefragt, wie diese relativ heterogenen Aspekte sich in irgendeiner Art und Weise inhaltlich sinnvoll verklammern lassen. Und man kann dazu sagen, dass in unserem Arbeitsprozess, der auch eben ein Forschungsseminar zur kritischen Theorie und insbesondere zu Heinz Maus umfasst hat, sich immer deutlich herauskristallisiert hat, dass sich eine solche Klammer bereits im Denken von Heinz Maus letztlich verorten lässt. Das scheint auf den ersten Blick erstmal ein bisschen ungewöhnlich. Heinz Maus ist ja dafür bekannt geworden, dass er in erster Linie Publikationen zu eben Soziologiegeschichte veröffentlicht hat. Betrachtet man sich aber nun die Art und Weise, wie Heinz Maus Soziologiegeschichte betrieben hat, etwas genauer, so kann man, denke ich jedenfalls, oder denken wir, relativ gut feststellen, dass es hier keineswegs einfach nur um eine Geschichte von Denkern, von historischen Denksystemen oder von Ideen handelt. Vielmehr lässt sich dieses Projekt selbst als eine theoretische Reflexion auf sozialwissenschaftlicher Erkenntnis beschreiben, die der Intuition Ausdruck verleihen möchte, dass eine Aktualisierung von Gesellschaftstheorie immer nur im Rückgriff auf bestimmte Traditionen möglich sein kann. Umgekehrt können diese Traditionen jedoch niemals für sich allein stehen. Sie bleiben vor dem Horizont der je gegenwärtigen Epoche selbst stets interpretationsbedürftig. Diese sich bereits im Denken von Heinz Maus so abzeichnende Figur einer Verschränkung von Aktualität und Tradition ist uns heute vielleicht gar nicht einmal so fremd. Ich möchte hier nur kurz auf neuere Strömungen der Hermeneutik oder der Dekonstruktion verweisen. Zugleich konnte Heinz Maus auf diese uns heute so geläufigen Vokabulare selbst nur sehr begrenzt zurückgreifen. Eine Konferenz, die sich nun den Titel Aktualität und Traditionalität gibt, kann also weder bei der Person Heinz Maus noch bei dessen Werk irgendwie aufhören. Sie muss vielmehr an seinem Denken ansetzen. Und so versuchen jeweils sehr verschiedene theoretische Vokabulare ein Stück weit miteinander ins Gespräch zu bringen. Und genau daran sehen wir die Aufgabe dieser Veranstaltung. Wie und vor allem in welcher Reihenfolge dies gelingen könnte, können Sie auch unserem Programmflyer entnehmen, auf den ich hier nochmal ausdrücklich verweisen möchte. Und außerdem möchte ich auch darauf verweisen, dass sich leider ein bisschen der Ablauf verändert hat inzwischen. Und zwar hat uns Ingo Elbe abgesagt und auch Michael Weingarten, jeweils krankheitsbedingt. Und das wird bedeuten, dass wir, was vielleicht die positive Nachricht ist, am Samstag eine Stunde später anfangen werden. Das heißt, wenn wir heute Abend noch ein bisschen zusammen sind, muss ich da auch keine Gedanken machen, dass er morgen vielleicht um 10 Uhr noch nicht so weit ist, dass er hier aufkreuzen kann. Und genau, das ist vielleicht der kleine positive Aspekt dabei. Neben den Vorträgen am heutigen und am morgigen Tag möchte ich in diesem Zusammenhang einmal für die auf Sonntag angesetzten Workshops und das Frühstück zum Konferenzausklang kurz verweisen. Und außerdem auf den Vortrag von Alex Dimirovic heute Abend, nachdem es auch eine kleine Verköstigung noch mit Rotwein geben wird. Da können wir auch noch mal ein bisschen zusammenstehen. Das mag dann auch vielleicht für den Samstag ganz vorteilhaft sein. Natürlich wäre auch diese Veranstaltung an dieser Stelle gesagt ohne finanzielle Unterstützung nicht möglich gewesen. Zu nennen sind hier erstens das Graduiertenzentrum für Geistes- und Sozialwissenschaften der Uni Marburg, zweitens die Rosa-Luxemburg-Stiftung, drittens das FEM-Archiv in Marburg, viertens die kulturelle Aktion Strömungen in Marburg, fünftens die Buchhandlung Roter Stern in Marburg, außerdem das Referat für kritische Wissenschaft des AStA der Uni Marburg, dann das Kulturamt der Stadt Marburg und außerdem der Ursula-Kuhlmann-Fonds. All diesen Sponsoren sei hier recht herzlich gedankt. Auf diese Weise war es unter anderem möglich, diese Tagung für alle Teilnehmenden beitragsfrei zu gestalten. Dennoch sind unsere finanziellen Mittel leider begrenzt und dies betrifft insbesondere den Punkt einer Verpflegung mit Kaffee und Snacks. Um hier eventuelle Deckungslücken im Tagungsetat vermeiden zu können, würden wir uns natürlich über kleinere Spenden von Ihrer Seite sehr freuen und haben zu diesem Zwecke gut sichtbar in der Nähe des Buffets eine Spendenbox installiert. Das sind leider die Realitäten. Trotz allem oder gerade deswegen, ich wünsche der Konferenz an dieser Stelle einen guten und für alle Teilnehmenden auch gewinnbringenden Verlauf und übergebe nun das Wort an Friedrich Fürstenberg und Frank Bensler. Noch eine kleine Ansage.